Den Teilnehmern der vierten Aktivistenkonferenz des Fischereiwesens der koreanischen Volksarmee wurden die Partei- und die Staatsauszeichnungen verliehen. Am 30. Dezember gab es eine Zeremonie für die Verleihung der Partei- und Staatsauszeichnungen. Daran nahmen teil der Vizemarschall der koreanischen Volksarmee und Leiter der politischen Hauptverwaltung der KVA Hang Byung-so und der stellvertretende Vorsitzende des Sitka der PDAK Choi Ryong-hae, die die Mitglieder des Präsidiums des Politbüros des Sitka der PDAK und stellvertretenden Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der DVK sind, die führenden Kader der KVA und die Teilnehmer der Konferenz. Im Namen des Komitees für Staatsangelegenheiten der DVK wurden den Fischereibetrieben, die in diesem Jahr beim Fischfang vorbildlich waren, die Siegerpokale des Patriotismus Hwanggumhae und die Preisurkunden des Patriotismus Hwanggumhae verliehen. Auf der Zeremonie hielt Hwang Byung-so eine Rede. Nachdem der Erlass des Präsidiums der obersten Volksversammlung der DVK verlesen wurde, ging an Go Don-ha, Park Yong-nam und Choi Wol-gang der Titel Held der Arbeit der DVK mit der Goldmedaille, Hammer und Sichel und dem Staatsorden Stufe 1. Jung Yong-nam und weitere vier Personen bekamen die Armbanduhr mit dem Namen von Kim Il-sung, Lim Yong-chul und weitere zwei Personen die Armbanduhr mit dem Namen von Kim Jong-il, Jin Bong-jun und weitere 13 Personen die Auszeichnung vom Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas Kim Jong-un, Zhang Ki-yong und eine weitere Person die Auszeichnung vom obersten Befehlshaber der KVA Kim Jong-un. Ri Yong-chul und weitere zwei Personen erhielten den Titel Verdienter Fischer, 31 Personen den Staatsbannerorden Stufe 1, 15 Personen den Orden der Arbeit, 90 Personen den Staatsbannerorden Stufe 2 und 83 Personen den Staatsbannerorden Stufe 3.